Noch etwas Salat, Mr. Henry? Nein, danke, Milady. Wollt ihr nicht endlich mit der Sprache herausrücken, Henry? Wo bleiben die beiden Herren, die ihr uns angekündigt habt? Ja, das finde ich auch. Wenn sie nicht mehr kommen, soll Mary lieber das Essen vom Tisch nehmen. Nein, nein, Madame. Die beiden kommen bestimmt. Von dem einen habt ihr sicher schon gehört. Es ist Sam Hawkins. Ja, ja, den habe ich schon mal gehört. Habe ich doch schon. Natürlich habe ich schon von ihm gehört. Eine große Ehre für mich, den berühmten Westmann in meinem Hause empfangen zu dürfen. Und wer ist der zweite Gentleman? Das ist ein junger Lehrer, Mr. Black, der Nachfolger unseres Greenhorns hier. Was? Mein Nachfolger? Aber lieber Mr. Henry, ich bin doch noch hier und denk... Und er bleibt doch hier, Henry. Einen besseren Hauslehrer für meine Kinder kann ich gar nicht finden. Ich danke Ihnen, Milady. Ich weiß gar nicht, wie Mr. Henry auf die Vermutung kommt, dass ich meinen Posten aufgeben will. Das Greenhorn weiß es nicht. Glaubt ihr etwa, mein edler Sir, der alte Henry wüsste nicht mehr, was er tut? Habe ich euch etwa umsonst von den Vermessungsbeamten prüfen lassen? Ihr habt die Prüfung mit Glanz bestanden. Hier ist eure Anstellungsurkunde. Ha? Ja, ja, lest die nur genau durch. Mit dem Gehalt werdet ihr ja wohl einverstanden sein, oder? Ja, aber Sir, das ist doch nicht möglich. Das ist ja eine viel zu hohe Summe für einen Anfänger wie mich. Müsst euch eben bemühen, wertes Greenhorn, euer Geld redlich zu verdienen. Denke, ich habe mich in euch nicht getäuscht, oder? Ach, gewiss nicht, Sir. Ich werde mein Bestes tun, aber... Was aber? Euer Vorschlag überrascht mich. Ich muss doch erst noch... Alles erledigt. Eure Ausrüstung ist bereit. Ich habe den Rotschimmel gekauft und bitte euch, ihn als mein Abschiedsgeschenk anzunehmen. Sir, ich bin... Und ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr auch die alte Gun, den Bärentöter, mitnehmen wolltet. Kann doch niemand sonst damit umgehen. Das werde ich euch nie vergessen, Mr. Henry. Ich danke euch von Herzen. Na, schon gut, mein Junge. Tu nur meine Pflicht. Der Westen braucht solche Leute wie ihr. Ja, ja, der Westen stirbt langsam aus. Schon davon gehört. Wollte eigentlich meinen Sohn, den Bill, für den Westen erziehen, aber... Nun ja, der Herr hat ihn mir genommen. Ihr werdet ihn würdig vertreten, davon bin ich überzeugt. So, und ich werde überhaupt nicht gefragt, ehrenwerter Mr. Büchsenmacher. Ich verliere einen zuverlässigen Hausgenossen, Henry. Wartet ab, Milady, ob euch der neue Hauslehrer nicht noch besser gefällt als der alte. Das ist auch ein Greenhorn. Plötzlich sah ich alle meine Wünsche erfüllt. Der gute alte Mr. Henry hatte wirklich an alles gedacht, alles aufs Beste geregelt. Und nun sollte ich auch gleich einen berühmten Pfadfinder des Wilden Westens kennenlernen. Ich war sehr gespannt, wie Sam Hawkins wohl aussehen würde. Ich stellte ihn mir etwa wie einen Siegfried auf Amerikanisch vor. Groß, breitschultrig, mit edlen Zügen. Na, wie man sich eben so einen Helden vorstellt, dem man gerne gleichen möchte. Hallo, Mr. Henry! Das ist also das bewusste Greenhorn, wenn ich mich nicht irre. Du lieber Himmel, war das eine Enttäuschung für mich. Das sollte der berühmte Westmann sein? Diese dünne Kinderstimme gehörte zu einer merkwürdigen Erscheinung. Unter einem Filzhut von beträchtlichem Alter, dessen Krempe wehmütig herunterhing, zwinkerten zwei kleine kluge Äuglein über einer Nase... Nein, so ein Monstrum von einer Nase hatte ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Außer dieser gewaltigen Nase und den behenden Augen beherrschte ein dichter schwarzer Vollbart das ganze Gesicht. Und dieser Kopf saß auf einem viel zu kleinen Körper mit dürren, sichelkrummen Beinen. Der alte lederne Jagdrock war eigentlich für eine weit größere und stärkere Figur gedacht. Der kleine Mann sah darin aus wie ein Kind im Schlafrock seines Großvaters. Und in den riesigen Schaftstiefeln hätte ihr Besitzer zur Not in ganzer Person Platz finden können. Well, gefällt mir nicht übel. Hoffe, Sam Hawkins wird ihm auch gefallen. Dieses dünne, eigenartige Lachen sollte ich später noch oft von ihm hören. Jetzt wollte es absolut nicht zu meiner Vorstellung von einem Präriejäger passen, wie alles andere an dem kleinen Kerl auch nicht. Sam Hawkins stand da im Zimmer, genauso wie er draußen in der Wildnis herumlief, mit dem Hut auf dem Kopf, und einem alten Schießprügel im Arm, von dem er eben sagte: Ein richtiger Westmann lässt seine Büchse nie aus den Augen. Und ich, meine brave Liddy, erst recht nicht, wenn ich mich nicht irre. Er nannte also sein Gewehr Liddy, wie ein menschliches Wesen. Nun nahm er Platz und hing seine Liddy in Reichweite neben sich. Als er auch noch seinen Hut abnahm, um ihn ebenfalls aufzuhängen, blieb zu unserem Entsetzen sein ganzes Kopfhaar darin. Er trug nämlich eine Perücke über seinem haarlosen, blutroten Schädel. Die Hausfrau schrie vor Schreck laut auf. Aber er wandte sich ganz ruhig zu uns um und sagte: Erschreckt nicht, Milady, es ist weiter nichts. Hatte meine eigenen Haare mit vollem Recht und ehrlich von Kindesbeinen angetragen und kein Rechtsverdreher wagte es, sie mir streitig zu machen, bis so ein oder zwei Dutzend Rothäute über mich kamen und mir die Haare vom Kopf rissen, samt der Haut. War verteufelstörend für mich. Habe mir deshalb einen neuen Skalp gekauft. Kostet mich 3 dicke Bündel Biberfelle, wenn ich mich nicht irre. Macht nichts. Die neue Haut ist bequemer als die alte, besonders im Sommer. Kann sie abnehmen, wenn ich schwitze. Darauf zog er auch seinen Rock aus und legte ihn über einen Stuhl. Dieser Rock war so oft schon geflickt und ausgebessert, immer ein Lederlappen wieder auf den anderen genäht, dass er ganz dick und steif geworden war, sodass kaum ein Indianerpfeil hindurchdringen konnte. Dann hieb der kleine Mann mit einem gewaltigen Appetit in die Speisen ein. Trotzdem könnt ihr uns vielleicht sagen, Sam Hawkins, wer eure Begleiter sind. Dick Stone und Will Parker. Beides tüchtige Burschen, wenn ich mich nicht irre. Beinahe so tüchtig wie ich. Beinahe. Na, mein liebes Greenhorn, da habt ihr die 3 besten Führer, die es gibt. Sie werden euch und eure Kollegen, die übrigen Vermessungsbeamten und euren Ingenieur sicher an euren Arbeitsplatz bringen. Wir werden jedenfalls unser Bestes tun, wenn ich mich nicht irre.